Dominik, warum sind wir heute hier? Weil wir vom Pech verfolgt sind. Oh nein. Und nachdem es mich jüngst zerlegt hat und ich deswegen nicht im Afterwork in Nürnberg bei der Live-Aufnahme dabei sein konnte, hat es jetzt unseren lieben Mitstreiter, den Philipp, zerlegt und deswegen können wir heute Abend keine Abfolge aufnehmen. Ja, diesmal war es noch knapper. Wir konnten jetzt nicht mal mehr spontan einen Südafrikaner einfliegen lassen. Das letzte Mal hat die Zeit gerade noch gereicht, aber diesmal. Einfliegen lassen, wie geil. Ja, aber also shit happens. Es ist halt einfach so. So, wir sind Ja. jetzt auch in einem gewissen Alter und quite frankly, wir können froh sein, dass wir überhaupt noch Folgen aufnehmen können, weil der Zerfall setzt halt einfach ein, oder? Okay, meinst du, dass ich sonst das geistig gar nicht mehr gestemmt kriege irgendwann mit dem Ja, du ganzen? schon, aber du bist ja auch übermenschlich so. Aber wir wollten euch da draußen auf jeden Fall informieren, dass leider die Hauptfolge ausfällt jetzt für diesen Monat. Und aufgrund von Urlauben werden wir im August auch nicht mehr andere Termine haben. Das heißt, das wird irgendwann mal nachgeholt, das, was eigentlich geplant gewesen wäre. Gibt jetzt eine leichte, also tatsächlich war es nicht geplant, dass wir eine Sommerpause machen, aber das ergibt sich jetzt leider einfach so. Und ja, ist Dominik, du fährst morgen in Urlaub, dann kommst du wieder, dann fahre ich in Urlaub und dann ist Ja, September. genau. Also das ist gerade gibt es da keine große andere Möglichkeit. Die Alternative ist live vom Strand. Wäre vielleicht auch mal geil. Live mit Sand in der Po-Ritze. Aber wir haben diverse gute Nachrichten, die wir noch mit euch teilen wollten. Erstens, wir haben, nachdem jetzt eine Zeit lang keine Bonusfolgen da waren, haben wir jetzt nicht weniger als vier aus diesem besagten Live-Auftritt in Nürnberg herausgekratzt. Also für diejenigen, die dort waren, ist alles aufgenommen worden. Und für diejenigen, die nicht dort waren, kriegen ein bisschen einen Einblick, wie das denn so war. Das könnte vor allen Dingen interessant sein, weil Jürgen. Dann wird der doch im August was erscheinen, schon allein deswegen. Nee, Ja, aber weil wir natürlich. da extra einen Südafrikaner eingeflogen haben. Es war Shawnee-licious. Nein, ich wollte, die Überleitung wäre quasi gewesen, weil es so geil war, machen wir es jetzt gleich Ach wieder. so, ah, den Zaun habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Ja, weil es so geil war, machen wir das jetzt wieder und wir machen es dieses Mal sogar noch ein bisschen anders, weil es so geil war. Also wir haben ja beim letzten Mal, wer dabei war, wir haben ja das in Segmente unterteilt und wir haben dann drei unterschiedliche Segmente gemacht, wo jeder der anwesenden Podcastenden ein Segment gestaltet haben. Und beim nächsten Mal haben wir aber gesagt, oh, das passt uns gerade gut vom Timing her rein. Wir machen eine ganz reguläre Ach-Aufnahme, weil das technisch auch halbwegs geklappt hat. Wir haben zwar ein paar Verbesserungsideen, aber wir trauen uns da, eine wirklich komplette Ach-Folge aufzunehmen, live mit Publikum. Und das wird nochmal eine ganz andere Liga. Also selbst wenn ihr im Afterwork beim letzten Mal dabei wart, wird sich's, glaube ich, lohnen, im September nochmal den Kalender zu zücken und sich da einen Tag ganz, ganz groß, dick rot anzumarkieren. Dominik, welcher Tag war's? Der 20. September wird es tatsächlich sein. Das ist wieder ein Dienstag. Und wir teilen das auch nochmal auf Facebook, Twitter und bei uns auf der Achterrasse. Und ja, genau. Es wird auch diesmal vermutlich, ist noch nicht ganz sicher, mit Voranmeldung sein. Und da muss man dann einfach eine Mail kurz an den Veranstalter schicken, dass man plant, vorbeizukommen. Ist natürlich nicht rechtlich bindend, aber halt einfach, dass der ein bisschen planen Ja, kann. aber es ist moralisch bindend, sich da an oder abzumelden, auch wenn es kurz vorher nicht klappt. Das ist auch einfach nett, weil wir dann besser planen können und wieder Plätze freigeben, falls es irgendwie voll werden sollte. Das letzte Mal war es wirklich relativ kuschelig, also da war nicht mehr so wahnsinnig viel frei. Von daher würde ich eine Anmeldung empfehlen. Und tatsächlich ist das, ich habe nochmal nachgefragt, per Mail das bevorzugte Verfahren von dem Barbesitzer, von dem Barbetreiber. Und jetzt suche ich gerade diese blöde Mailadresse und finde sie nicht. Hast du sie gerade parat? Die kriege ich easy wie easy raus. Aber wir haben tatsächlich ja noch was vor beim Thema Voranmeldung. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir im Oktober, und zwar am 21. Oktober, das ist ein Freitag, ein Community-Treffen machen wollen. Und zwar gibt es da ein Landbierparadies, so heißt es in Nürnberg. Das ist ein sehr, sehr schöner Biergarten. Und da wollen wir im Spätsommer, natürlich, wenn das Wetter es zulässt, aber ich gehe davon aus, dass das Wetter noch gut ist und dass es nicht regnet, wollen wir da quasi auch mit Nachvoranmeldung genügend Plätze reservieren. Wir geben ein bisschen was an Getränken aus, so, also da vielleicht auch als zusätzliche Motivation, wer Lust hat. Und da auf jeden Fall wären dann der Philipp, der Jürgen und ich am Start und würden uns freuen über jeden und jede, die da kommen. Das ist so geil, ne? Da ist 2 Jahre Corona und schon starten wir hier mit auf Tuchfühlung gehen. Das fühlt sich irgendwie gerade schräg an. Aber wir machen das alles nochmal, bevor dann im Herbst alles wieder dicht ist und jeder wieder in die Isolation geht. Absolut. Vorher nochmal ein bisschen kuscheln, ein bisschen anstoßen. Und jetzt sagen wir nochmal, das wird jetzt kompliziert, ihr müsst jetzt sehr gut aufpassen. 20. September im Afterwork. Genau. Genau, da suche ich die Nee, E-Mail-Adresse die habe gerade ich jetzt schon. raus. 20. September im Afterwork. Meldet euch an unter bar@afterwork-nbg.de. Also bar wie die Bar, Bar, @afterwork-nbg.de. Und da einfach kurz sagen, zu welchem Event ihr kommen wollt, weil das ist die allgemeine E-Mail-Adresse für alle Events und mit wie vielen Leuten. Das wäre fantastisch. Genau, aber also wir werden es wie gesagt auch nochmal schriftlich teilen. Das steht auch in den Shownotes, Dominik, ja. Zwinker, zwinker. Selbstverständlich, das sollte klar sein. Und jetzt die Anmeldung für das zweite Event. Da nochmal das Datum. Das ist der 21. Oktober, ein Freitag, auch in Nürnberg. Und da schreibt ihr am besten einfach eine E-Mail an lord-dominik@das-a.ch. Oder? Ihr ahnt sicherlich, dass die bei mir ankommen wird, diese E-Mail-Adresse. Habe ich mich jetzt hier fein rausgeredet, live on Nein, air. ich bin ja auch derjenige, Fantastisch. der für die Community-Anfragen zuständig ist, für unsere 8-Terrasse. Und das mache ich sehr gerne. Das ist doch schön. Genau, in beiden Fällen ist Eintritt frei, also kommt einfach rum. Es wäre aber wirklich cool, wenn ihr halbwegs verbindlich euch einmal bei uns meldet. Klar, ja, Jürgen, ich glaube, wir haben alles gedacht. Wenn die Leute auch ausreichend verwirrt mit diversen Boah, das ist E-Mail-Adressen so und diversen kompliziert. Daten. Das tut mir leid. Aber wir schicken jetzt auf jeden Fall kollektive Genesungswünsche in Richtung von dem Herrn Weißmann, Ja, der dass er Gag bald ist, wieder fit der ist. Philipp ist eigentlich in diesem Call dabei, aber der hat es mit den Stimmbändern und deswegen konnte er jetzt nicht selber sagen. Philipp, sag du auch mal was? Fantastisch. Danke, Philipp. Ja, wir tun jetzt einfach so, als wenn es die Verabschiedung wäre und verabschieden uns selber nicht, okay?